بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Namen Allahs des Allerbarmers, zum Herzigen. Allahs Segen heilt den Propheten Muhammad und auf all seine Angehörigen und auf diejenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an dem Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Liebe Geschwister, also heute schauen wir uns die Verse 121 bis 129 an. Und ich lese mal die deutsche Übersetzung direkt vor. Und als du von deinen Angehörigen früh morgens weggingst, um den Gläubigen Stellungen für den Kampf zuzuweisen, und Allah ist allhörend und allwissend, als zwei Teilgruppen von euch vorhatten aufzugeben, wodurch Allah ihr Schutzherr ist, und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Allah hat euch doch schon in Badr geholfen, als ihr verächtlich erschient, darum fürchtet Allah und auf dass ihr dankbar sein möget. Als du zu den Gläubigen sagtest, genügt es euch denn nicht, dass euch euer Herr mit 3000 herabgesandten Engeln unterstützt? Ja doch, wenn ihr standhaft seid und gottesfürchtig und sie unverzüglich über euch kommen, unterstützt euch euer Herr mit 5000 gekennzeichneten Engeln. Allah machte es nur zu einer frohen Botschaft für euch und damit eure Herzen dadurch Ruhe finden, denn der Sieg kommt nur von Allah, dem Allmächtigen, dem Allweisen. Damit er einen Teil derjenigen, die ungläubig waren, abtrenne oder sie niederwarf, so dass sie enttäuscht umkehrten. Es ist gar nicht deine Angelegenheit, ob er ihre Reue annimmt oder sie straft, denn sie sind ja Ungerechte. Und Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Er vergibt, wem er will, und er straft, wen er will, und Allah ist allvergebend und barmherzig. Versuchen wir erstmal den Zusammenhang aufzuzeigen, der zwischen den Versen besteht, die wir beim letzten Mal angeschaut haben, und den Versen, die wir heute uns anschauen. Beim letzten Mal haben wir einige Verse angeschaut. Zu ihnen gehört der 118. Vers, in dem Allah sagt, O, die ihr glaubt, nehmt keine Vertrauten außer von euch, sie scheuen keine Mühe, euch zu verwirren, und möchten gern, dass ihr in Bedrängnis geratet. Schon wurde aus ihren Mündern Hass offenkundig, aber was ihre Brüste verborgen halten, ist doch schwerwiegender. Wir haben euch die Zeichen bereits klar gemacht, wenn ihr begreifen wollt. Und wir haben gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt hat, was die Eigenschaften derjenigen sind, des Volkes der Schrift, die den Iman angenommen haben, die Muslime geworden sind, und was diejenigen angeht, im 116. Vers, die den Islam nicht als Religion akzeptieren wollen. Und dann hat er uns das Gleichnis gesagt und dann warnt er uns, sie zu Vertrauten unter uns zu nehmen und uns auch über die Heuchler unter ihnen berichtet, dass wenn sie unter uns sind, sagen sie, sie glauben, und wenn sie unter sich sind, dann bereuen sie das, was sie gesagt haben. Und dann hat uns Allah subhanahu wa ta'ala auch mitgeteilt, was in ihrem Innersten vorgeht, und zwar, wenn uns etwas Gutes trifft, den Muslimen, dann sind sie darüber schlecht gestimmt, und wenn sie etwas die Muslime etwas Schlechtes trifft, dann sind sie froh darüber. Und trotzdem können sie uns außer solchen Beleidigungen oder solchen Dingen keinen Schaden hinzufügen, solange wir geduldig sind und gottesfürchtig sind, wie Allah im 120. Vers gesagt hat. Jetzt kommt der Beweis, oder es kommen Beweise dafür, dass wenn man Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht, in dem, was er angeordnet hat, im 118. Vers und den Versen vorher und nachher, wenn man das umsetzt, was Allah von einem verlangt hat, und wie er gesagt hat, Gott geduldig ist und gottesfürchtig ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala einem immer zum Sieg verhelfen. Und deswegen sagt der 121. Vers, und als du von deinen Angehörigen frühmorgens weggingst, also gedenke, als du von deinen Angehörigen frühmorgens weggingst, und zwar Samstagmorgens weggingst nach Uhud, diese Ansicht bevorzugte Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, das gemeint ist, als sie frühmorgens am Samstag nach Uhud losgezogen sind. Und wie wir wissen, ist Uhud ein kleines Örtchen in der Nähe von Medina, in der eine der berühmten Schlachten stattgefunden hat. die Schlacht von Uhud eben, in der Hamza, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ums Leben gekommen ist, besser gesagt als Shahid ermordet wurde, also ein Märtyrer geworden ist. Und als du von deinen Angehörigen frühmorgens weggingst, also nach Uhud, manche Gelehrte sagen, gemeint ist die Ghazwat al-Ahzab, die Schlacht, die Parteienschlacht, oder die Schlacht, in dem der Graben gebaut, die Grabenschlacht, das ist die gleiche Schlacht wie die Parteienschlacht. Wie dem auch sei, Ibn Jarir, rahimahullah, wie gesagt, hat gesagt, die richtige ist, als hier gemeint ist die Schlacht von Uhud. Und als du von deinen Angehörigen frühmorgens weggingst nach Uhud, um den Gläubigen Stellung für den Kampf zuzuweisen, und Allah ist allhörend und allwissend. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat also nicht nur darauf sich verlassen, zu Gott zu beten, sondern er hat die Gläubigen für den Kampf vorbereitet, indem er ihnen die richtigen Stellungen zugewiesen hat. Und es ist auch überliefert, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nicht nur selbst entschieden hat, was er, wie er so etwas, solche Sachen macht, sondern er hat die anderen um Rate gefragt. Denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht Offenbarung bekommen für jede einzelne Handlung, die er getan hat, sondern in vielen Dingen seines Lebens hat er einfach Shura gemacht, also Rat gesucht unter den gläubigen Menschen. Und um den Gläubigen Stellungen für den Kampf zuzuweisen, denn am Mittwoch darauf, am 12. Shawwal im Jahr 3, sind dann die Muslime auf die Mushrikin in Uhud getroffen, und dann hat diese berühmte Schlacht stattgefunden, und Allah ist allhörend und allwissend. Allah subhanahu wa ta'ala hört also alles, auch was wir nicht hören können, hört er subhanahu wa ta'ala, und er weiß alles, er weiß, was geschehen ist und weiß, was geschieht und weiß, was geschehen wird und weiß, was geschehen wäre, wenn es geschehen wäre, subhanahu wa ta'ala. Also gibt es nichts, was ihm verborgen bleibt. Und warum ist es angemessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers ausgerechnet diese zwei Eigenschaften von sich erwähnt, dass er eben alles hören kann, alles wissen kann. Übrigens, nur als Hinweis noch einmal darauf, was wir schon öfter darauf hingewiesen haben, und zwar das Wort Sami' auf Arabisch und Alim würde man wortwörtlich eigentlich so übersetzen, und Allah ist hörend und wissend, oder Allah hört und weiß. Weil aber wir wissen, dass Allahs Eigenschaften nicht so sind wie die Eigenschaften der Menschen, sondern Allahs Eigenschaften vollkommen sind. Also, Allah, wir können zwar auch hören, aber wir hören nicht alles. Allah hört alles. Und insofern hat man im Deutschen dieses Wort konstruiert und gesagt, allhörend und allwissend. Denn wir wissen auch, aber Allah weiß nicht nur, was wir wissen, sondern er weiß eben alles. Und deswegen hat man dieses Wort genommen und Allah als den Allwissenden bezeichnet in der deutschen Sprache. Im Arabischen weiß man das von seiner Aqida her, dass Allah subhanahu wa ta'ala die vollkommenen Namen und Eigenschaften zustehen. Ja, aber warum hat er gesagt, allhörend und allwissend in diesem Fall? Aufgrund der Rede, die sie untereinander gesprochen haben. Und zwar gab es, wie Allah im 122. Vers sagte, als zwei Teilgruppen von euch vorhatten aufzugeben, wo doch Allah ihr Schutzherr ist. Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Also gab es zwei Gruppen unter den gläubigen Menschen, von den gesamten, waren zwei Teile von ihnen, hatten vor, von diesem Kampf Abstand zu nehmen und zurückzukehren und wollten aufgeben, weil sie Angst hatten, dass sie nicht dieser Kraft gegenüberstehen können. Und wir wissen auch, welche das waren. Und zwar hat al-Bukhari rahimahullah uns überliefert über Jabir ibn Abdullah, und Jabir radiallahu anhu sagte, Fina nazalat, idh hamma at-ta'ifatani minkum an tafshala, wallahu waliyuhuma. In Bezug auf uns ist dieser Vers herabgesandt worden, als zwei Teilgruppen von euch vorhatten aufzugeben, wo doch Allah ihr Schutzherr ist. Also Jabir sagt, ich bin einer von denen, unter denen, die Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem Vers gemeint hat. Und dann sagt er, نَحْنُ الطَّائِفَتَانِ بَنُو حَارِثَ وَبَنُو سَلَمَ. Wir sind diese zwei Gruppen, und zwar Banu Haritha, das ist ein Stamm, und Banu Salama, das ist der andere Stamm. Und dann sagt er, وَمَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تُنْزَلْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا. Jetzt sagt er, radiallahu anhu arda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ihn zufriedenstellen. Und ich wünsche mir nicht, dass diese Verse nicht herabgesandt wären. Ich wünsche mir nicht, dass diese Verse nicht herabgesandt worden wären. Denn Allah sagte, der Allmächtige und Erhobenvolle, Wallahu waliyuhuma, wo Allah doch ihr Schutzherr ist. Also, weil man im ersten Augenblick ja denkt, dass dieser Vers eine Kritik ist, was ja auch offensichtlich der Fall ist. Aber im Nachhinein sagt er, trotzdem wünschten wir uns nicht, dass dieser Vers nicht herabgesandt wird. Das heißt, sie sind sehr damit zufrieden, dass dieser Vers herabgesandt worden ist. Und zwar, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass er ihr Schutzherr ist. Und der Wali ist nicht nur der Schutzherr, sondern auch jemanden, der einen unterstützt und ein Helfer. Und deswegen wussten sie, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen beisteht. Also es ist auf einer Seite eine Kritik, auf der anderen Seite ein großes Lob, weil sie geduldig waren. Und deswegen hat Allah gesagt, und deswegen haben sie dann nicht aufgegeben. Denn sie hatten vor, wie Allah sagte, als zwei Teilgruppen von euch vorhatten aufzugeben, wodurch Allah ihr Schutzherr ist. Und weil Allah ihr Schutzherr ist und Helfer ist, Unterstützer ist, haben sie nicht aufgegeben. Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Das ist also der Lob der Sahaba dafür, dass sie standhaft neben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gekämpft haben, dass sie gelobt worden sind in einem Buch, das zitiert wird bis zum jüngsten Tag, bis zum Yawm al-Qiyamah. Allah hat euch doch, das war also das erste Lob, ja. Das erste Lob war in der Schlacht von Uhud. Sie waren standhaft und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Sieg im Nachhinein geschenkt. Wir wissen, zu Beginn war es erstmal so, dass die Muslime eine Niederlage erlitten haben, weil sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Schlacht nicht gehorcht haben. Aber im Nachhinein war dann der Sieg für die Muslime. Und im 123. Vers gibt uns Allah subhanahu wa ta'ala ein zweites Beispiel. Ja? Ein zweites Beispiel dafür, dass wenn man Allah gehorcht und gehorsam ist und geduldig ist und das umsetzt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam von einem verlangt hat, dann wird einem zum Sieg verholfen werden und dann wird Allah also einem Schutzherr sein. Allah hat euch doch schon in Badr geholfen, als ihr verächtlich erschient. Darum fürchtet Allah, auf dass ihr dankbar sein möget. Die Schacht von Badr ist uns bekannt und wir lesen in der Anmerkung, ein Ort etwa 150 Kilometer südöstlich von Al-Madira, wo die erste für die Muslime entscheidende Schlacht stattfand. Also, das war die erste Ghazwa. Ghazwa ist also eine Schlacht, an der der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit hinausgegangen ist. Und das war die erste Ghazwa des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie stand, wir werden ausführlich über die Schlacht von Badr inshallah sprechen, wenn wir zur Surat al-Anfal kommen. Weil Surat al-Anfal ist ja in Bezug auf die Schlacht von Badr herabgesandt worden. Und diese Schlacht fand am 17. Ramadan statt, im Jahr 2. Und da war es ja so, dass die Muslime ein bisschen mehr als 300 Menschen waren. Man sagt 314. Und die Kuffar waren ca. 1000. 900 bis 1000, also etwa ein Dreifaches. Und erst kurz vorher ist der Dschihad zur Pflicht geworden, wie Ibn Hajar rahimahullah gesagt hat. Und also im zweiten Jahr ist der Dschihad Pflicht geworden. Und ebenso auch das Fasten und die Zakat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Muslimen in dieser Schlacht geholfen. Als ihr verächtlich erschient, das heißt, erniedrig erschien. Warum? Weil sie wenig waren. Und sie waren auch nicht vorbereitet auf den Kampf. Sie hatten nur wenige Waffen dabei gehabt. Und die Kuffar, genau im Gegenteil, sie waren deswegen hinausgezogen. Sie hatten erfahren, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinen wenigen Freunden hinausgezogen ist und haben sich gesagt, wenn wir diese 300 Leute umbringen, dann ist der Islam für alle Mal beseitigt. Und Allah hat aber den Muslimen geholfen. Und darum sagt er, darum fürchtet Allah, indem ihr das umsetzt, was er von euch verlangt hat, auf dass er euch weiterhin helfen wird und auf dass ihr dankbar sein möget. Und in der Schlacht, wie ist sie ausgegangen? Natürlich, Alhamdulillah, als Sieg für die Muslime ausgegangen und von den Kuffar wurden 70 getötet, der Rest ist geflohen und vom Rest 70 wurden auch noch gefangen genommen. Also, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und das umsetzt, was er einem verlangt, dann wird er einem helfen, so wie er den Menschen vor uns geholfen hat. Und wie hat er den Leuten in Badr geholfen? Das war natürlich einmalig in der Geschichte. Soweit wir informiert sind, kennen wir keine andere Begebenheit, wo Allah subhanahu wa ta'ala den gläubigen Menschen genau auf die Art und Weise geholfen hat, wie in diesem Fall. Und zwar lesen wir einfach weiter. Im 124. Vers sagt Allah: Als du zu den Gläubigen sagtest, genügt es euch denn nicht, dass euch euer Herr mit 3000 herabgesandten Engeln unterstützt? Und es war so, also wie ich gesagt habe, etwa 300 zu 1000 Menschen. Und es gab einer von den Mushrikeen, heißt Karz ibn Jabir. Von ihm hatten sie erfahren, oder sie haben mitgekriegt, nachdem die Muslime in dieser Schlacht, oder sie hatten mitgekriegt, dass Karz ibn Jabir die Mushrikeen noch weiter unterstützen wollte, nachdem sie sowieso schon eine dreifache Anzahl hatten. Darauf haben sie sich gefürchtet, die Sahaba, und haben Angst bekommen, dass sie diese Schlacht nicht gewinnen könnten. Aber Karz ibn Jabir, nachdem er sah, dass die Muslime einen Sieg erringen werden, hat er davon abgesehen, einen Nachschub zu fordern und einen Nachschub zu schicken. Und deswegen blieb es bei den 1000 Engeln, die Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, die mit den Muslimen mitgekämpft haben. Und dass es 1000 waren, lesen wir, können wir mal Seite 178 aufschlagen, Surat al-Anfal. In Surat al-Anfal sagt Allah subhanahu wa ta'ala im 9. Vers: Gedenke, als ihr euren Herrn um Hilfe anrieft, da erhörte er euch: Ich werde euch mit 1000 von den Engeln unterstützen, hintereinander reitend. Ich werde euch mit 1000 von den Engeln unterstützen, hintereinander reitend. Und weil sie Angst hatten, dass die Muslime nicht den Sieg erringen werden, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm versprochen: Macht euch keine Sorgen, wenn also sinngemäß, wenn dieser Karz ibn Jabir seine weiteren Leute zur Schlacht schickt, macht euch keine Sorgen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala euch mit 3000 herabgesandten Engeln unterstützen. Und aber Karz ibn Jabir hat sie nicht geschickt. Und deswegen blieb es bei diesen 1000 Engeln, die herabgesandt worden sind. Ja. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in weiteren Versen sogar noch etwas mehr: Ja doch, wenn ihr standhaft seid und gottesfürchtig und sie unverzüglich über euch kommen, also plötzlich, unterstützt euch euer Herr mit 5000 gekennzeichneten Engeln. Ja, aber das hat nicht stattgefunden. Weder die 3000 haben stattgefunden, noch die 5000 haben stattgefunden. Also wenn Allah sagt, also und sie unverzüglich über euch kommt, unterstützt euch euer Herr mit 5000 gekennzeichneten Engeln. Das heißt, Allah wird also unmittelbar, wenn sie über euch herfallen, wird er sofort diese Engel herabsenden, und deswegen braucht ihr euch keine Sorgen machen. Deswegen braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und wie Allah im folgenden Vers gesagt hatte: Allah machte es nur zu einer frohen Botschaft für euch und damit eure Herzen dadurch Ruhe finden. Also die ersten 1000 sind herabgesandt worden, aber die weiteren 3000 oder die 5000 sind nicht herabgesandt worden. War nur eine frohe Botschaft, damit die Herzen darin Ruhe finden, und der Sieg kommt sowieso nur von Allah, dem Allmächtigen und dem Allweisen, und Allah verhilft einem Volk zum Sieg, so wie er möchte, oder die Hilfe kommt nur von Allah, An-Nasr ist der Sieg oder die Hilfe. Und was bedeutet gekennzeichneten Engeln? Ja, also gekennzeichnet, das heißt so, dass man sie als Engel auch erkennt. Wie Allah sagte in anderen Vers, sie kamen reitend als Unterstützung für die Muslime. Und nach der einen Qira'a heißt es gekennzeichnet, und nach der anderen Qira'a heißt kennzeichnend. Das heißt, sie haben sich selbst gekennzeichnet. Nach allen anderen Qira'at, außer Ibn Kathir, Abu Amr, Asim und Ya'qub, heißt es also mit 5000 sich kennzeichnenden Engeln. In manchen Überlieferungen heißt es, dass sie, die Engel, alaihim salam, daran erkannt worden sind, dass sie gelbe Amaim trugen. Also Amaim ist der Plural von Imama, und Imama ist das, was man im Deutschen übersetzt als Turban, und hat verschiedene Formen, wie man es um den Kopf wickelt. Das bedeutet also für uns, dass die Engel in Gestalt von Menschen kamen und nicht in ihrer Engelsform erschienen sind. Dass die Engel in Gestalt von Menschen kamen und nicht in ihrer originalen Form erschienen sind. Und das beweist uns auch, dass die Engel nicht viel mehr Kraft hatten als die Kraft eines normalen Mannes. Denn wenn es so Engel wären wie Jibril a.s. salam, dann brauchten wir nicht viele von ihnen. Aber es waren 1000 Stück und sie haben gekämpft und die Schlacht hat auch ein paar Stunden gedauert. Sie ging nicht lang, die Schlacht, aber es hat ein paar Stunden gedauert. Und wenn 1000 Engel dabei waren, dann werden sie wohl nicht viel mehr Kraft gehabt haben als die Kraft eines normalen Mannes. Nur mit dem Unterschied natürlich, dass sie nicht sterben können. Oder dass Allah sie nicht sterben lässt. Ja. Natürlich, also jede Seele wird den Tod kosten, aber ich meine jetzt in der Schlacht natürlich, ja. Ja. Darauf weist erstens hin der Vers, den wir vorhin gelesen haben, in Surat al-Anfal, dass sie reitend kamen. Und zweitens Musawwamin oder Musawwimin nach der anderen Lesart, und zwar gekennzeichneten Engel. Das heißt so, dass sie erkannt werden konnten. Ja? Das heißt, die Sahabe konnten sie erkennen. Und genau. Allah machte es nur zu einer frohen Botschaft für euch und damit eure Herzen darin Ruhe finden, haben wir gesagt, denn der Sieg kommt nur von Allah, dem Allmächtigen, dem Allweisen. Dem Allmächtigen ist angebracht hier, weil Allah subhanahu wa ta'ala jedem zum Sieg verhelfen kann, wem er will. Es gibt also nichts, was ihm unmöglich ist. Und dem Allweisen, er weiß genau, wann er welche Herzen beruhigen kann und auf welche Art und Weise er es tun kann, subhanahu wa ta'ala. Und die Menschen wussten ja nicht, ob die anderen noch unterstützen und hinterher senden werden oder nicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wusste es. Und damit sie beruhigt werden, sagte er ihnen, macht euch keine Sorgen. Sollten noch andere kommen, ich werde euch mit 3000 oder mit 5000 Engeln sogar noch weiter unterstützen. Und natürlich waren dann die Herzen beruhigt. Damit er einen Teil derjenigen, die ungläubig waren, abtrenne oder sie niederwarf, sodass sie enttäuscht umkehrten. Und zwar einen Teil derjenigen, die ungläubig waren, also die gegen die Muslime im Badr gekämpft haben, abtrenne von ihrer Gruppe. Wie? Durch den Tod zum Beispiel, weil 70 von ihnen, sagt man, sind gestorben. Oder sie niederwarf, also erniedrigte, weil 70 von ihnen wurden gefangen genommen. Das ist natürlich für den Feind ja noch eine fast größere Erniedrigung, wenn einige eigene Kämpfer also zu Gefangenen genommen werden. Sodass sie enttäuscht umkehrten natürlich, weil sie gedacht hätten, dass mit 1000 Mann werden sie den Islam so schnell auslöschen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wollte das sein. Seine Religion die Oberhand gewinnt. Und dann lesen wir weiterhin, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es ist gar nicht deine Angelegenheit, ob er ihre Reue annimmt oder sie straft, denn sie sind ja Ungerechte. Was ist mit diesem Vers gemeint? Es ist gar nicht deine Angelegenheit. Und zwar hat uns Anas ibn Malik radiallahu anhu mitgeteilt, er sagte, شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. Der Prophet صلى الله عليه وسلم wurde am Tag von Uhud am Kopf oder am Gesicht verletzt. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. Dann sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم, wie soll ein Volk erfolgreich sein, wenn es ihren eigenen Propheten verletzt? Oder am Kopf verletzt oder am Gesicht verletzt. Das war die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat hadhihi al-aya. Und dann ist dieser Vers herabgesandt worden. Es ist gar nicht deine Angelegenheit, ob er ihre Reue annimmt oder sie straft, denn sie sind ja Ungerechte. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim herabgesandt worden. Was lernen wir aus diesem Vers? Dass Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam für diese Aussage, die er gemacht hat, kritisiert. Denn ob Allah subhanahu wa ta'ala jemanden recht leitet und aufgrund der Taten, die er begangen hat oder nicht begangen hat, das ist nicht die Aufgabe von uns. Und das ist nicht die Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wasallam war es, die Menschen zum richtigen Weg zu leiten, im Sinne davon, in dem Sinne, dass er ihnen den richtigen Weg zeigt. Wer aber nicht will, das ist nicht seine Angelegenheit, dass er dann gegen sie betet, wie wir gleich sehen werden. Oder dass er sagt, dass sie niemals erfolgreich sein werden, weil sie so etwas mit ihrem eigenen Propheten gemacht haben. Aber in Wirklichkeit, Allah subhanahu wa ta'ala leitet recht, wen er will. Ja? Und deswegen viele von ihnen sind Muslime geworden und als edle Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gestorben. Obwohl sie das gemacht hatten mit ihrem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und sie haben ihm auch einen seiner Eckzähne zerbrochen bei diesem Kampf, und sodass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch geblutet hat. Und dann hat er diese Aussage gemacht und trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür kritisiert. Und ebenso hat Salim ibn Abdullah uns überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam kana yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wa al-Harith ibn Hisham. Und zwar hat er Dua gemacht gegen diese drei Leute, Safwan, Suhail und al-Harith. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers herabgesandt. Er hat Dua gemacht gegen diese einzelnen Personen im Gebet. Und dann, also er hat im Fajr-Gebet in der zweiten Raka'a, wenn er gesagt hat, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa laka alhamd, dann hat er gesagt, oh Allah, verfluche den, oh Allah, verfluche den, und Allah, verfluche den. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm gesagt, es ist gar nicht deine Angelegenheit, ob er ihre Reue annimmt oder sie straft, denn sie sind ja Ungerechte. Also wenn Allah sie straft, dann ist es zu Recht, denn sie sind ungerecht. Und wenn Allah ihre Reue annehmen will, weil sie den Islam annehmen, dann ist es auch seine Angelegenheit. Und niemand mischt sich in das ein, was Allah subhanahu wa ta'ala macht. Ja. Und ihr kennt ja auch die Geschichte von Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu arda, dass er auf dem Weg war, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ihn umzubringen und an diesem Tag auch noch den Islam angenommen hat. Diese Geschichte ist nicht authentisch und deswegen brauchen wir sie nicht als Beweis anzuführen. Aber wir haben diese Geschichte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass diese Leute den Islam später angenommen haben. Und diese zweite Überlieferung, die ich erwähnt habe, gerade eben von Salim ibn Abdullah, ist in Sahih al-Bukhari zu finden und auch mit Sicherheit anderswo. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala abschließend zu dieser Sache, und Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Er vergibt, wem er will, und er straft, wen er will. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Also Allah rückt unseren Tawhid zurecht und erklärt uns, dass jemand, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört, das sind Ausmaße, die wir nicht einmal gesehen haben und das nicht einmal vorstellen können. Wem das alles gehört, dem darf man nicht ins Handwerk reden, wie man auf Deutsch sagt. Also dem darf man sich nicht einmischen, wenn er eine Entscheidung trifft in den Himmel und auf der Erde. Wem er vergibt und wem er strafen will, das hat er subhanahu wa ta'ala entschieden. Aber wenn Allah sagt, er vergibt, wem er will, und er straft, wen er will, dann er vergibt, wen er will, aufgrund seiner Barmherzigkeit. Und er straft, wen er will, nicht aus reiner Willkür, aus Ungerechtigkeit, straft er den einen, obwohl er gut ist. Nein, er bestraft, wen er will, gemäß seiner Weisheit. Also, wir befinden uns immer irgendwo zwischen Allahs Rahmah und Allahs Adl, zwischen Allahs Barmherzigkeit und zwischen Allahs Gerechtigkeit. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Alhamdulillah, dass er diese Verse so abgeschlossen hat, oder diesen Vers so abgeschlossen hat, damit wir ihm um Vergebung bitten. Allah sagt, er ist allvergebend, und deswegen glauben wir, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich beschreibt als den Allvergebenden, dass wir auch von ihm dann, dass wir ihn genau darum bitten müssen, dass er uns unsere Sünden vergibt. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns unsere Sünden vergibt. Und er sagt, er ist barmherzig, also ist er voller Barmherzigkeit, und er ist derjenige dann, von dem man die Barmherzigkeit verlangen muss. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala war schon immer der Allvergebende und Barmherzige, noch bevor er irgendetwas erschaffen hatte. Und er wird es auch immer bleiben, denn wir glauben, dass Allahs Eigenschaften ewig sind und nicht abhängig sind von dem, was er erschafft oder nicht erschafft, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist allvergebend barmherzig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auch von seiner Barmherzigkeit schenken, auf das wir ins Paradies eingehen dürfen. Denn wir haben ja schon einmal gelernt, dass niemand ins Paradies eingehen wird aufgrund der Taten, die er begangen hat, sondern nur aufgrund Allahs Barmherzigkeit, die er natürlich erlangen wird, inshallah dadurch, dass er Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam ist. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.